Ich wünsche euch einen wunderschönen Samstagabend. Ihr hört das Freiradio für Stuttgart auf den Frequenzen 99,2 MHz sowie 102,1 MHz im Kabel. Außerdem im Internet unter www.freies-radio.de sowie www.code-red-fm.de. Jeden Samstag 22 bis 1 Uhr. Und heute mit den Herren Subminus und Royal Flash. Es wird etwas härter. Und ich wünsche euch viel Spaß. Kleine Anmerkung noch, ihr könnt hier anrufen 0711 6400 und 3x die 4. Ansonsten gönnt euch reichlich. Thank you.

We'll be right back. We make this. We make it work for us. Create chaos. War. Fear. I'm done trying to win over people's hearts. Let's attack them. We can work with fear. Yes, we can. We don't submit to terror. more than chaos. Code Red hier im freien Radio für Stuttgart. Und da sägt er Royal Flash live und direkt am Sägewerk. Heute im Wechsel Royal Flash, meine Wenigkeit, Subminus. Hallo. Das Ganze bis 1 Uhr. Und wenn es was gibt, ruft an 0711 64 2 0 3 4. Oder schreibt uns an studio@coderedfm.de. Hey.

far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? But with that, I respect. Good night to the bank, guy. We'll be right back.

attention, it's time to lay. Get out of my vicinity and take with you your energy. Fight Club. Get the clubs up. To the fine club, the water bank, welcome to the fine club, get the club stuff, you got a knuckle up, son, and bring the right stuff, go pound for pound, who wanna bite dust, be the first to bust you in the fight club, welcome to the fight club, get the club stuff, you got a knuckle up, son, and bring the right stuff, go round for round, don't wanna bite dust, be the first to bust you in the fight club. So, hier auch noch herzliche Grüße meinerseits aus dem Sägewerk. Weiter geht's hier mit Subminus. Und ihr seid eben noch bei Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. 99,2 MHz und 102,1 MHz im Kabel. Sowie im Internet auf der Homepage des Freien Radios www.freies-radio.de sowie auf code-red-fm.de. Hier geht noch ein kleiner Gruß raus nach Heidelberg an Dr. K. Das nächste Mal, gell? So, nochmal die Telefonnummer 0711640044, falls ihr anrufen wollt. Ansonsten viel Spaß mit Subminus und ihr seid ja auch bei Code Red. I'm not going to be able to do that. Understanding will come with pain. Further exercising of your souls will come from the backbone of our bodies. We'll be right back. sky's black, never leave a trace from beneath the wave. The basic stays to make the place vibrate. It's never too late, eat from the big white plate. Fast breathing jaws, baby, straight to the face. High time, every baby baseline glides through the skyline. Recognize the great divide, will you survive? Jekyll and Hyde, how you switch up your face as a bass overrides. You switch up your face as the bass overrides. Get it in, rock a mic with the right speed. Triple team tag, penetrate, high dream. Morphine for cream, see what I mean. Heavyweight light beam, hit them with the right scream. Bang, bang, back to tack, you can fry fast. No surprise, the moon and the sky's black. Ride it, Ryan, now you're in the fly track. Taking over the scene, try the sky's back. Trace unrelenting is the way. The basic stays to make the place vibrate. It's never too late. Eat from the big white plate. Fast breaking jaws, take straight to the face. High time, effortless baseline. Glide through the skyline. Recognize the great divide. Will you survive? Jekyll and Hyde. How you switch up your face as a bass overrides. Going down. Immer noch Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. 99.2, 102,1 MHz im Kabel oder www.code-red-fm.de. An den Decks für euch: The Royal Flash, aka DJ Flanger, aka Yohai. Whatever. Bleibt weiterhin dran, in geraumer Zukunft geht's dann weiter mit Subminus. Code Red. is it. No way to fight it now. No hope left. No chance. This is it. This is the end. We'll be right back.

Während Royal Flash die technoide Kettensäge schwingt, verabschiede ich uns schon mal für heute. Code Red ist heute ein bisschen früher vorbei. Excusez-moi. Excusez-nous. Wie auch immer. Wir sind durch. Nächste Woche dann im Video, natürlich bis 1 Uhr. Dann mit Beast. Topsturvy, glaube ich. Wird auf jeden Fall dick. So oder so. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Kommt noch gut durch die Nacht. Lasst euch nicht anquatschen. Nächste Woche. im Freien Radio für Stuttgart. Code Red. Macht's gut. Wir sind raus. Adieu. Goodbye. Und tschüss. We'll be right back. We'll be right back.